Wer Dostojewskis Schuld und Sühne gelesen hat, wird sich der Szene erinnern, wo Rodion Raskolnikow auf der Nikolaibrücke den Peitschenhieb eines Kutschers bezieht und gleich darauf, da man ihn für einen Bettler hält, ein 20-Kopeken-Stück zugesteckt bekommt. Erniedrigt und erschöpft blickt er 10 Schritte weiter zur Njewa in der Richtung des Palais. Aus dem Tagebuch von Ernst. Am Himmel stand nicht das kleinste Wölkchen und das Wasser war fast dunkelblau, was auf der Njewa so selten vorkommt. Die Kuppel der Kathedrale, die von keinem anderen Punkt so deutlich zu sehen ist, die gerade von dieser Stelle aus auf der Brücke, 20 Schritt vor der Kapelle, leuchtete hell auf. Und in der klaren Luft war sogar jede einzelne von ihren Verzierungen mit aller Deutlichkeit zu erkennen. Auf der Plattform neben der Kuppel der Isaakskathedrale, standen Richard, Weber und Ernst und sahen hinab auf die Stadt. Es war am nächsten Morgen und es war Anfang Juni. Ein heller, strahlender Sommertag. Einer der wenigen, an denen von Leningrad der Nebel weicht, der es sonst in seine sprichwörtlich melancholische Grundstimmung einhüllt. Ernst sah unter sich die Schauplätze des Raskolnikow-Dramas liegen. Heumarkt, Vasili-Insel, Malaja-Neva, Fontanka, Katharinenkanal. Drüben im Strom lag düster und verschlossen die Peter-Paul-Festung. Das Mündungsdelta der Njewa erschien grün geädert wie auf einer Landkarte. Die 5 mächtigen Arme, mit denen Russland ins Finnische Meer greift, ragten heraus. Und dazwischen auf riesigen Inseln lag das New York der Voltaire-Zeit, wie es jemand treffend genannt hat. Eine Stadt auf Pfählen und Menschenleibern errichtet. Sie standen auf der Plattform neben der Kuppel, an der nach innen in die Kirche hängend das Foucault'sche Pendel schwang, das für die Umdrehung der Erde um ihre Achse jedem, der es nicht glauben wollte, weil er es nicht wahrnahm, den augenscheinlichen Beweis lieferte. Er brauchte nur, wenn er die Kirche betrat, einen Blick auf den Messkreis unter dem Pendel zu werfen und wenn er sie verließ, noch einmal. War ein Wunder geschehen? Keineswegs. Dank seines Beharrungsvermögens war das Pendel in seiner Schwingungsebene geblieben, während die Erde mit dem Messkreis unter ihm weitergezogen war. Jeder Mann konnte es nachprüfen. Nein, in dieser Kirche gab es keine Wunder. Junge Pioniere in weißen Hemden mit roten Halstüchern standen überall in Gruppen zusammen, ehrfürchtig den Worten der Lehrerinnen folgend, die durchsichtige Glasstöckchen gleich Marschallstäben der objektiven Wahrheit in Händen hielten, sie bald hierhin, bald dorthin schwenkten. Und mit den Stäben schwenkten die Köpfe der jungen Pioniere. Sie schwenkten zu den goldstrotzenden Ikonenbildern, den Altären, den Malachitvasen, den Büsten von Dichtern und Generalen oder zu der Darstellung weiterer naturwissenschaftlicher Phänomene, schwenkten, wohin immer die Stäbchen sie führten. Die Lehrerinnen, adrett gekleidet, keineswegs säuerliche, sondern junge, appetitliche Frauen, von denen eine fast sterile Sauberkeit ausging, erfreuten sich der staunenden Bewunderung aller dieser wissensdurstigen kleinen Mädchen und Jungen, die mucksmäuschenstill ihren Worten lauschten. Und manchmal sah man, wie Erwachsene, ein alter Bauer im Russenkittel, eine Frau mit dem Einkaufsnetz am Arm, hinter die Gruppen traten und mit offenem Mund, ja, andächtig, den Worten der adretten, appetitlichen Lehrerinnen lauschten. Aus dem Gewühl war ein junger Mann im Sporthemd auf Dr. Weber zugesprungen. Er wollte wissen, als Fotonarr, der er sei, welches Objektiv Weber an seiner Kamera habe, die vor ihm an der Brust baumelte. Aber das war nur ein Vorwand. »Ich bin Deutscher«, flüsterte er. »Kann ich Sie sprechen? Ich lebe hier in der Nähe. Ich muss Sie sprechen. Ich habe draußen Ihren Wagen gesehen. Ich folge Ihnen schon die ganze Zeit.« In diesem Augenblick trat Jelena heran. Der junge Mann verstummte. Sie fragte ihn etwas auf Russisch. Er antwortete fließend ebenfalls auf Russisch. »Was will er?«, fragte Ernst. »Ich habe eine Lichtstärke, die es hier anscheinend nicht gibt«, sagte Weber so deutlich, dass Jelena es hören konnte. Jelena sagte, hat er sie belästigt? Und Weber antwortete, Fotofreunde, verehrte Jelena, belästigen einander nie. Ernst aber sah ihm nach, wollte es ihm nur so scheinen, dass dem jungen Mann daran gelegen war, schnell wieder in der Menge unterzutauchen, sein Gesicht zu verwischen. »Wir wohnen im Hotel Europe«, wollte Ernst ihm nachrufen. »Kommen Sie dorthin!« Aber Jelena sah ihn streng an, wollte ihm das auch nur so scheinen. Und er unterließ es. Er unterließ es, wie er es unterlassen hatte, Jelena draußen in Peterhof zu fragen, wo genau die Frontgrenze verlaufen sei, ob sie das wisse. Die Sommerresidenz Peters war wieder aufgebaut, leuchtete in strotzendem Ocker über neu aufgeschütteten Kieswegen. Ernst stellte sich auf die Zehen und sah durch ein Fenster des linken Flügels. Aus dem Tagebuch von Ernst. Dort in diesem Raum, sagt mir mein Verstand, nicht unbedingt mein Gedächtnis, ist der Bataillonsgefechtsstand gewesen. Dort hat das Feldbett gestanden, auf dem ich 3 Nächte des Krieges zugebracht habe, vom Rattern des Feldtelefons und von Handgranatenexplosionen aufgeschreckt. In jener Ecke haben die 3 Russen an der Wand gelehnt. Erdige Gestalten, die ein Stoßtrupp eingebracht hatte. Der Adjutant hat sie verhört und der Flackerschein einer Stearinkerze war über Zonen der Angst in ihren Gesichtern getanzt. Lehnten sie wirklich in dieser Ecke? Ich muss es mir gewaltsam verdeutlichen. Was behält der Mensch von Zeiten, durch die er gegangen ist? Es war eine Ruine, dieses Schloss, damals. Jetzt liegt Steinschutt bis zu den Fenstern hoch in den Salons. Es ist nur äußerlich aufgebaut, vorläufig. Wie es drinnen aussieht, geht niemand was an. Vorläufig. Bleibt nicht so. Inneneinrichtung, sagt Regierung, kommt nächstes Jahr dran, übernächstes. Dann Schutt, Steine, alles weg. Dann Schloss innen und außen wie vorher. Und die Sonne warf ihren Glanz auf die vergoldeten Barockskulpturen, auf alle jene Grazien und Halbgötter, die die Balustraden säumten, und über mächtige Terrassen stürzten die Fluten der Wasserspiele zum Meer hinab. Hier war Ernst in Deckung der Kanalmauern bis zum Gestade vorgesprungen, von Artillerieeinschlägen begleitet. Wie hätte jener Ernst wissen sollen, dass er hier einmal inmitten Leningrader Volks 19, 18, 17 Jahre später an der Seite einer Dolmetscherin einen leichten Sommerhut auf dem Kopf hinunter flanieren würde. Ein Mann, laut schimpfend, löste sich von 2 Frauen, einer jüngeren, einer älteren, Mutter und Tochter wahrscheinlich, die ihn zwingen wollten, zwischen ihnen zu gehen. Ein Bullerjan von Mann, ein Veteran. Er trug eine breite Ordensschnalle an der Brust, er musste angetrunken sein. Er fuchtelte mit beiden Händen vor Ernst, bedrohte ihn. Ernst verstand nicht, was er wollte. Wie sollte der Mann wissen, dass Ernst vor 17 Jahren... Aus dem Tagebuch von Ernst. Ausgeschlossen. Aber vielleicht weiß er, dass ich Deutscher bin. Vielleicht stehe ich jetzt für ihn stellvertretend für alles Deutsche. Und er will mir entgelten, was den Deutschen zu entgelten er sich vorgenommen hat bei der ersten besten Gelegenheit. Kann das sein? Ist es aber so? Nun, dann trifft sich's gut. Von ihm aus gesehen trifft sich's ausgezeichnet, dass es hier geschieht und mit mir. Der hat keine Ahnung, wie gut er mich gewählt hat. Aber die Frauen, Mutter und Tochter, machten Ernst ein Zeichen. Sie winkten verächtlich mit der einen Hand und doch auch verstohlen, weil sie ihn fürchteten, den Bullerjan. Und mit der anderen Hand tippten sie sich an die Stirn, was nur heißen konnte, Ernst möge es nicht tragisch nehmen. Der ist immer so, wenn er einen zu viel getrunken hat. Aber erst, als der Alte nach dem Fotoapparat langte, einem der vielen des Dr. Weber, die Ernst ihm tragen half, wurde klar, dass der Bullerjan es darauf und auf nichts anderes abgesehen hatte. Denn Ernst hatte kurz vorher eine Einstellung probiert und die Kamera über die Treppe hingeschwenkt und der Alte hatte wohl angenommen, er wäre ohne gefragt zu werden fotografiert worden. Jelena, die vorausgegangen war, kam eilig zurück. Ich habe vergessen, Sie aufmerksam zu machen. Entschuldigen Sie. Jeder, der unberechtigt fotografiert wird... Sie meinte, der gegen seinen Willen fotografiert wird. Jeder kann Film dann verlangen und Sie müssen ihm Film geben. Er, wie jeder Mann in Sowjetunion, hat Recht auf Schutz von Persönlichkeit. Im Park stand ein Gartentheater. Es war eingezäunt und nach oben offen. Musik drang heraus, wurde durch Lautsprecher weitergeschickt. Ernst blickte durch die Lattensprossen. Ein Conferencier und eine Musikkapelle mühten sich oben auf der Bühne ab, Heiterkeit zu verbreiten. Ein paar Soldaten, Matrosen der Roten Flotte, 4, 5, mehr nicht, saßen auf den Bänken unten im Parkett. Es sah etwas gespenstisch aus, denn Conferencier und Musiker spielten und sprachen gegen die Lehre an, aber sie waren staatlich verpflichtet zu spielen und zu sprechen. Erst um 8 wurde der Park geschlossen. Und sie wurden vom Staat bezahlt. Vom Staat bezahlt wurde auch der alte Mann, der auf einer einsamen Bank im Rondell saß. Er las in einem Buch, scheinbar versunken in einen Roman. Was für ein Roman mag es sein, überlegte man. Scholochow, Der stille Don oder Neuland unterm Pflug oder Krieg und Frieden des großen Tolstoi? Welch friedliches, stilles Bild. Ein Pensionär, der hier im Park von Peterhof lesend, sich bildend, seinen sonnenbeglänzten Lebensabend verbringt. Aber schon flüchtete man, angesprüht von 20 Wasserdüsen, die in der Erde versteckt oder hinter Palmen verborgen waren, flüchtete pudelnass zum Gaudium wissender Spaziergänger und zum Gequieke der Kinder, die auch noch etwas abgekriegt hatten, aus dem Bannkreis des Alten, der freundlich und etwas gelangweilt von seinem Buche aufsah und von Staats wegen den Nächsten aufs Korn nahm, auf einen verdeckten Hebel im Kiesboden tretend, mit ihm dasselbe Spiel zu veranstalten. So heiter, so lustig war Peterhof geworden. Und die Bäume, damals wie Streichhölzer geknickt, die Kronen herunterrasiert, die Stämme zersplittert, zerborsten, wölbten wieder lichtgrüne Dome über den Wegen. Als hätte hier immer der alte Mann mit dem Buch gesessen und Neptun mit seinen Tritonen aus vollen Backen Wasser gespien. 10.000 Kubikmeter pro Stunde, hatte Jelena erklärt. Schweigend fuhren sie zurück. Himmel und Meer warfen blaues Licht über die Abendlandschaft. Sommerresidenz, Marstelle und Dependancen versanken hinter ihnen. Sie passierten die Stadtgrenze. Jelena wies auf 2 Pylonen rechts und links der Straße und sagte: Wenn Sie wissen wollen, wie weit die Feinde kamen, hier ist die Stelle. Ernst sah auf die Pylonen. Spanische Reiter und hohe Bretterwände mit Tarnnetzen darüber gespannt, um die Straße gegen Feindeinsicht zu schützen, hatten damals hier das Ende der Welt bezeichnet. Das Ende des Imperiums Hitlerianum. Nun brauchte er nicht, um nach Süden zu gelangen, über die Totenebene von Maga. Brauchte nicht über Gatschina, bis wohin man von Kronstadt aus mit Artillerie auf jede Staubsäule, ja auf den einzelnen Mann schoss. Nur Dieselöl brauchte man noch. Dieselöl, um die Fahrt vom Hotel d'Europe nach Moskau zu Herrn Lokschin anzutreten, der versprochen hatte, dass Richard zu seinen Fabriken kommen sollte. Und Richard drängte es, denn in Leningrad war ohne Lokschins Hilfe nicht daran zu denken, auch nur in eine simple Fischmehlfabrik einen Blick zu tun, geschweige denn in eine Werft. Und obwohl Weber und Ernst noch eine ganze Woche hätten durch Leningrad streifen wollen, Richard drängte auf Aufbruch. Auch die Eremitage mit ihren Schätzen zog nicht. Richard hatte sie, keinen Saal auslassend, in 3 Stunden besichtigt. In 3 Stunden die niederländischen und deutschen Schulen des 17. und 18. Jahrhunderts, die 34 Van Dycks, 40 Teniers, 42 Rembrandts, 52 Rubens und 53 Wouwermans, ägyptische und assyrische Altertümer, die Kupferstichsammlung, die Sammlung antiker Vasen, die Münzsammlung und die Sammlung geschnittener Steine, Gemmen und Kamen. Während seine Begleiter nach 1 Stunde kapituliert hatten, weder durch das tangutische Bild des elfgesichtigen Avalokiteshvar noch durch El Greco zu bewegen, auch nur einen Schritt weiter zu gehen, sie waren zu erschöpft. Und sie standen auf der Plattform, die sich um die Kuppel der Isaakskathedrale zog, erbaut von Montferrand 1819. Sie wussten jetzt alles. Und auf einmal wusste Ernst auch, dass Lenin, um die Macht zu behaupten, gar nichts anderes übrig geblieben war, als Petersburg zu verlassen. Er musste die Macht nach Moskau verlegen und konnte und durfte die Provokation, wie sie Peter der Große gewagt hatte, nicht wiederholen. Die Macht hätte auf zu schwachen Füßen gestanden. Die Revolution wäre zu Farce geworden. Denn Dostojewskis Wort: Die erste Bedingung der Befreiung des russischen Volksgefühls ist es, von ganzem Herzen Petersburg zu hassen, war aktueller denn je. Und der Bolschewismus hatte, um das Riesenreich zu durchbluten, nur die Chance, dies von Moskau aus zu tun. Über Moskau nur der Kreml, über dem Kreml nur der Himmel. Ich weiß, wo Tankstelle ist. Jelena. Habe mir sagen lassen, am nördlichen Stadtrand. Aus dem Tagebuch von Ernst. Tatsächlich taucht am nördlichen Stadtrand ein Schild an der Straße auf, das eine stilisierte Pumpe zeigt. Wir biegen ein, fahren an einem Benzinlager vor. Jelena geht an 20 Lastwagen vorbei, die Schlange stehen. Jelena wird das Deichseln, denken wir. Jelena wird von Minute zu Minute sicherer, selbstständiger. Ein Prachtstück, unsere Jelena. Nach einer halben Stunde kommt sie zurück. Hier nicht, am südlichen Stadtrand. Wieder fahren wir los, fahren durch die große Stadt Leningrad, die Lenin verlassen hatte, weil sie ein Faustschlag ins Gesicht des russischen Volkes war, obwohl ihm hier und nirgendwo anders die Legitimation erteilt worden war, die Macht auszuüben, mit welcher der Bolschewismus die Welt zu erobern hatte. Wieder fahren wir über ungezählte der 500 Brücken, erreichen und verlassen die Bannmeile der Zarenbauten, tauchen in Häuserreihen ein, die ein Engländer als Slums bezeichnen würde. Finstere Hinterhöfe werden sichtbar. Manchmal geht, wir sind immer noch in der Stadt, die Straße nicht weiter. Wir müssen über aufgerissene Bürgersteige ausweichen. Gasrohre liegen im Weg, alte Eimer, Eisenstangen werden beiseite geräumt. Plötzlich sind wir in Berlin-Moabit der 30er Jahre. Es stinkt nach Abwässern, nach Armut. Und Jelena bestürzt, dass unsere Augen sehen, was ihre Augen vielleicht auch zum ersten Mal hier in Leningrad sehen, versucht verzweifelt, dieser Lage und diesem Viertel, in das sie mit uns geraten ist, zu entkommen. Aber es ist wie in einem Spiegellabyrinth. Immer neue Zonen der Verwahrlosung tun sich auf, immer größer wird der Schmutz. Unrat liegt vor den Türen, aus den Fenstern hängt ärmliche Wäsche, Slalomfahrt um Bombentrichter, in denen sich das Grundwasser sammelt. Und Jelena, unsere Dolmetscherin Jelena, beklagt schweigend, dass sie das nicht verhindert hat. Sie gibt nicht den Umständen die Schuld, die nicht einmal Symptom sind. Leningrad, eine Stadt, die durch den Krieg 70% ihrer Einwohner verloren und die gelitten hat wie kaum eine andere Stadt. Selbst ein übelwollender Beobachter kann hier nicht sagen, die Kehrseite der Medaille, da haben wir es. Sondern dürfte allenfalls konstatieren, wie groß die Verwüstung gewesen, da man hier draußen noch immer damit beschäftigt war, ihrer Herr zu werden. Nein, nicht darauf, wenn es überhaupt notwendig sein sollte, es zu erwähnen, lenkt Jelena unsere Überlegung. Vielmehr klagt sie sich an, dass wir unter ihrer Führung hierher geraten sind. Nur sie selbst hat versagt. Nicht die Bewohner dieses Stadtviertels, nicht die Stadtverwaltung, nicht irgendein Ministerium für Wiederaufbau oder gar am Ende Stalin, Chruschtschow, das Sowjetvolk, der Bolschewismus. Endlich hatte man das Treibstofflager erreicht. Auch hier wie überall, wo man etwas begehrte, was neu war, wurde telefoniert. Jelena versuchte, ihren Fehler wettzumachen und redete hämmernd auf Buchhalter, Arbeiter und schließlich auf den Chef der Station ein. Es habe alles seine Richtigkeit. Hier seien die Ölscheine und man möge sich beeilen. Aber es war das erste Mal, dass ein Privatwagen Öl verlangte. Obwohl diese Tankstelle, zugegeben die einzige von Leningrad war, die für einen solchen Fall in Frage kam, es war neu, ungeübt und deshalb musste man telefonieren. Viel telefonieren. Denn jede Stelle, die die Richtigkeit des Ansinnens bestätigen sollte, verwies auf die nächste. Und als endlich der Wagen an die Pumpe heranfahren durfte, schien es unseren Reisenden ein Wunder, dass man nicht in Moskau rückgefragt hatte. Es ist eine uralte Pumpe, die nur 5-Literweise die abgegebene Menge anzeigt. Und als der Tank überläuft, schwappen weitere 4 Liter über und rinnen in die geduldige Erde Leningrads. Hier, wie dem Tankwart, scheint das nichts auszumachen. »Хорошо«, sagt er strahlend, knallt den Abfüllschlauch in seine Halterung an der Pumpe, streicht sich die Hände an seinem Kittel ab. Und als ihm Richard einen Kugelschreiber in die Brusttasche steckt, nimmt er ihn vorsichtig heraus, drückt auf den Federknopf und als die Mine herausspringt, lacht er wie ein Kind. Dann schreibt er zum Zeichen, dass er begriffen hat, was das ist, Kringel in die Luft und nickt eifrig. »Спасибо, спасибо!« Nun wollten sie auch Jelena eine Freude machen. Richard hatte ein Buch über die Entwicklung der modernen Malerei im Gepäck. Der Listige hatte nicht zurückgeschickt wie Ernst in La Peenranta. Aber als er, noch im Auto nach artig gesetzter Rede und Worten des Dankes, Jelena wehrte ab, sie habe doch nur getan, was ihres Amtes sei, es ihr überreichen will, erstarrt ihr Gesicht. Nein, unmöglich, sie könne das nicht annehmen. Ob sie es nicht dürfe? Und wenn es gegen die Vorschrift sei, dann begreife er, Richard, wir alle drei begriffen dann eine solche Vorschrift nicht. Nein, sie können nicht, sagt Jelena. Geschieht es aus Bescheidenheit, aus Unsicherheit, aus Furcht, belangt zu werden, wenn ihre Vorgesetzten dahinter kommen? Aus Furcht. Es ist Furcht. Was anders? Sie hatte im Auto keine Mappe bei sich, in die sie das Buch hätte unbemerkt stecken können. Wir sind auch rechte Esel. Und Dr. Weber geht schon in der Hotelhalle noch einmal zurück zum Wagen, holt das Buch und als er vor der Rezeption Jelenas schwarze Aktentasche entdeckt, die sie dort deponiert, nun abgeholt und unbeaufsichtigt auf einen Stuhl gelegt hat, öffnet er sie unauffällig und expediert das Buch hinein. Jelena muss es gleich bemerkt haben, als sie die Mappe ergriff. Nah am Ausgang schlug sie die Lederklappe mit der Schnalle zurück und erstarrte. Es waren noch einige Gepäckstücke zu verstauen und Jelena war plötzlich verschwunden. Als die drei zum Auto gingen, leuchtete ihnen etwas Weißes von der Scheibe entgegen. Unter dem Scheibenwischer geklemmt, hing dort das Buch. Man fuhr an, betrübt wegen dieses Missklanges, den es zu guter Letzt gegeben hatte. Aber 100 Meter vom L'Europe entfernt, die Gedanken doch schon dem zuwendend, was vor ihnen lag, waren sie bereits von der Verheißung des Unbekannten ergriffen, dem sie entgegensteuerten. Von jener Verheißung, die das Reisen durch fremde Länder zur unaussprechlichen Lust werden lässt. Da, gerade als sie in den Jewski-Prospekt einbogen, nun am Nachmittag, da der Glanz dieser Straße vom Alltagsleben überflutet war und von des Sowjetbürgers grauer Mühe, mit diesem Tag fertig zu werden, erblickte Ernst unter der Lautsprechersäule, die irgendwelche Anweisungen der Verkehrspolizei verkündete, Jelena. Und sie sahen hinüber, wo Jelena stand. Eine kleine, sehr bürgerlich gekleidete junge Frau mit den Falten der Entbehrung um den schmalen Mund. Das Gesicht, so schien's allen dreien, wie im Fieber gerötet. Sie stand nicht zufällig dort. Sie hatte gewartet. Sie winkten. Aber sie winkte nicht zurück. Die letzten Häuser Leningrads, die unsere Reisenden erblickten, standen nicht. Sie lagen. Sie lagen am südlichen Stadtrand. Lagen buchstäblich. Auf dem nackten, lehmigen, durch den Regen in Morast verwandelten Acker. Dort eine Seitenwand A, eine Giebelfront D, hier eine Fenster, eine Türaussparung, ganze Straßen, eine kleine Stadt, Erdgeschosse, Mittelgeschosse, Obergeschosse. Alles mit Fuge und Nut einfach ineinander zu stecken. Aber sie waren nicht um- oder auseinandergefallen, wie es den Anschein haben konnte. Ein Lastzug aus der Betonfabrik hatte sie hier abgeworfen. Man sah noch die Spur der Traktoren, die in die Äcker hineingefahren waren. Aus dem Tagebuch von Ernst. So ähnlich muss eine menschliche Ansiedlung aussehen, die von ihren Bewohnern vor einem Menschenalter verlassen wurde. dem Spätstadium des Zerfalls, in dem Wind, Regen und Sonne jeglichen Rest menschlicher Zivilisation vom Stein gelöst haben, der früher hier Leben und Wärme umschloss, gleicht dieses Frühstadium einer werdenden russischen Siedlung Chruschtschowscher Blockbauweise. Kaum vorstellbar, dass diese Wände, noch ehe wir Russland verlassen, aufstehen und sich zusammenschließen werden und dass Leben und Wärme zwischen ihnen sein wird. Kaum vorstellbar. Und doch wird es sein. Nun spannte sich das flache Land wie eine Decke, und sah man zurück, dann schien es, als beschwerten die liegenden Häuser am Stadtrand von Leningrad den Saum dieser Decke, an der 600 Kilometer südlich, wenn man die kürzeste Verbindung nahm, der Koloss Moskau zog und zerrte, um sie seiner früheren Rivalin zu entreißen. Die kürzeste Verbindung. Was braucht man, um sie herauszustellen? Ein Lineal und einen Bleistift. Jedenfalls brauchte das Nikolaus der Erste, jener Zar, der sich nicht vorstellen konnte, dass Untertanen jemals anders denken könnten als ihr Herr und Gebieter. Kurzum zog er, als es galt, St. Petersburg durch die Eisenbahn mit Moskau zu verbinden, auf der Karte zwischen beiden Städten, einfach einen geraden Strich und befahl den entsetzten Ingenieuren, so und nicht anders die Trasse zu führen. Der rote Pfeil, ein Luxuszug, dem man nachsagt, der bequemste Zug der Welt zu sein, rast heute über diese Übermagistrale, als gäbe es rechts und links keine Stadt, keine Menschen, rast durch Sümpfe und zerschneidet Hügel. In Twer, das heute Kalinin heißt, kreuzt er zum ersten und einzigen Mal die Landstraße. Aber diesen Punkt hatten unsere Reisenden noch lange nicht erreicht. Sie waren vielmehr mit ihrem Wagen erst dort, wo die Straße dem alten Handelsweg folgte. Dieser uralte Pfad hatte einst Europa von der Ostsee über den Ilmensee mit dem Orient verbunden. Hier waren die Händler des Nordens mit Pelzen, mit Wachs und Honig und mit Sklaven hinuntergezogen, den Dnjepr abwärts dann und die Küsten des Schwarzen Meeres entlang nach Konstantinopel. Diese Straße, eine regengepeitschte Asphaltschnur, schob sich jetzt in eine riesige, den ganzen Horizont einnehmende Gewitterfront hinein, deren Entladungen wie Artillerieschläge knallten, als marschierten unsichtbare Heere dahinter zur Schlacht auf. Der Himmel schüttelte wie aus Wannen. Alle 2-3 Kilometer schwamm, wie hinter der Glaswand eines Aquariums, ein Auto oder ein Motorrad vorbei, das hilflos im Schlamm des Sommerweges steckte. Hielten die drei aber ihren Wagen an, um ihren Dienst anzubieten, war es vergeblich. Der unter die aufgeklappte Motorhaube, unter Vorder- oder Hinterachse oder wo auch immer hineingekrochene Besitzer des Vehikels gab keinerlei Zeichen, dass er der Hilfe bedurfte, beachtete unsere Reisenden so wenig wie die Sinnflut, die ihn fortzuschwemmen drohte. Dann sagte Richard, »Nichevo«, und sie fuhren weiter. Fuhren weiter, bis sich nach Stunden aus Regen und Nacht eine Stadt löste, die ihr nächstes Ziel war. Nowgorod am Ilmensee. Plötzlich hatte der Regen aufgehört. Musik drang an ihre Ohren. Sie kam aus einem Park mit Gipsbüsten und hölzernen Triumphpforten. Männer gingen nach Hause. Sie hatten den Park besucht. Hier musste der Regen schon lange aufgehört haben. Sie hielten, stiegen aus. Ein weiter Platz wurde sichtbar. Vor einem Gebäude war Lärm. Der Mond beschien die Szene. Ein livrierter Portier mit weißem Bart, ein Hühne, verweigerte zwei Angetrunkenen den Zutritt zur Tür, vor der er wachte. Es war die Tür des Hotels, das sie suchten. Hier ging es auch zu einem Restaurant. Licht fiel heraus. Dort wurde getafelt und gefeiert. Die Oberschicht Nowgorods, Offiziere und Funktionäre, saß hinter verschlossenen Türen und der Torhüter sorgte dafür, dass sie ungestört blieb. Bitte, da haben wir die klassenlose Gesellschaft. Nun machen Sie aber keine Witze, ja? Ich bin weit davon entfernt. Ich garantiere, es wird überall so sein. Und je kleiner die Stadt, desto ausgeprägter. Ist doch einfach dumm, was Sie sagen. Schließlich muss man sich ja gegen Randalierer schützen können, ohne gleich sein Prinzip preiszugeben. Ich mache denen doch gar keinen Vorwurf. Trunkenbolde soll man ausschließen. Aber ich sah da noch andere Leute, die hinein wollten. Die waren stocknüchtern. Aber wenn kein Tisch mehr frei ist. Aber damit retten Sie das Prinzip nicht. Das Prinzip ist schlecht, weil es gegen die Natur des Menschen gerichtet ist. Will man es aufrechterhalten, dann muss man heucheln, muss man sich ständig verstellen. Jetzt sagen Sie bloß noch, die verstellen sich da drin. Ja? Es sind Menschen wie wir, keine Theoretiker. Praktiker, die zur Tagesordnung übergegangen sind. Aber fragen Sie mal einen, ob er nicht für sich in Anspruch nimmt, die klassenlose Gesellschaft vorzubereiten. Bruderherz, alle, wird er sagen, alle, die wir hier so fröhlich beisammen sind, tun wir das. Und die vor der Tür, draußen, auch die, wird er sagen, was hast du gedacht? Nach dem Essen in einem Raum, der die übliche Stuckverkleidung trug, beschlossen die drei einmütig schlafen zu gehen. Der morgige Tag würde lang werden und man musste früh aufstehen. Ihre Zimmer lagen nebeneinander. Ernst hörte, wie rechts und links die Wasserrohre rauschten. Seine Begleiter schickten sich wirklich an, ins Bett zu gehen. Ernst ließ Wasser ins Becken ein. Auch hier fehlte der Verschluss. Überall würde der Verschluss fehlen. Aber das Gummiplättchen rettete ihn. Nun, er hätte ja auch in die Badewanne steigen können. Da war, Rätsel Russland, ein Pfropfen drin. Er wurde fast vergnügt. Feine Leute wie wir, dachte er, die haben eben Bad und eigene Toilette, wo immer sie absteigen, selbst im fernen Nowgorod. Und da sogar das Wasser, wenn man in der Wanne liegt, unter einem nicht wegzischt, weil da, oh Wunder, tatsächlich ein Mensch an ein so lächerliches Ding wie an einen Pfropfen gedacht hat, wollen wir großzügig über gewisse Mängel hinwegsehen. Zum Beispiel, dass das alles wie vom Schuttabladeplatz aufgelesen zu sein scheint. Wanne und Becken fleckig abgestoßen und obwohl gescheuert von schmuddeligem Aussehen. Windschief Rohre und Leitungsschlangen, blind die Armaturen und die Kacheln. Ja, die Kacheln, als hätte sie jemand aus 5 Meter Entfernung gegen die Wand geworfen, wo sie am frischen Putz kleben geblieben waren. So sah es hier aus. So würde es überall aussehen. Und Missmut überfiel ihn. Was war schuld daran, dachte er. Nachlässigkeit? Gleichgültigkeit? Nicht können? Kaum. Die Russen waren ausgezeichnete Handwerker. War es das Muss, einen Plan zu erfüllen, gleich wie er erfüllt wurde? Hauptsache Vollzugsmeldung, so und so viel Wohnungseinheiten erstellt? Ernst drehte das Wasser wieder ab, ging ins Zimmer zurück, öffnete das Fenster. Musik dudelte noch immer im nahen Kulturpark und der Mond schimmerte auf Pfützen und kleinen Seen. Es sah aus, als wuschen sich die Blumen darin, die eilige Hände von Arbeitsbrigaden dort unten ins karge Erdreich gepflanzt hatten. Ernst dachte, warum fallen mir bei Blumen sofort Arbeitsbrigaden ein? Warum bei schief sitzenden Kacheln Normerfüllungen? Warum bei fröhlichen Tischgesellschaften Klassenprivilegien? Aus was für einem Lande komme ich, dass ich fortgesetzt Kritik übe? Woher nehme ich ein Recht dazu? Sehe die Dinge nicht, wie sie sind. Das ist ja wie eine Seuche, die uns drei gepackt hat. Richard nicht ausgenommen, dessen Verteidigungsreden immer ein Gran zu heftig sind, um glaubwürdig zu sein. Ein ganz verfluchter Hochmut ist das, der sich da wie ein Filter vor unsere Augen und unsere Seelen gesetzt hat und unsere Gedanken vergiftet und unsere Rede. Er merkte, dass er wach war. Hellwach. Wie sollte er jetzt schlafen? Er warf sich seinen Trenchcoat über, verließ sein Zimmer, gab den Schlüssel bei der Bedienung ab, die auch hier in Nowgorod, in diesem Murkelkasten von Hotel, vor sich hindösend an ihrem Pult vor der Treppe saß und trat hinaus in die gereinigte Luft der Sommernacht. Er genoss seine Schritte. Er ging zum ersten Mal in Russland ganz allein für sich und ohne Ziel und Programm. Er ging ohne Intourist und ohne seine Landsleute. Und er fühlte sich frei und furchtlos. Er ging der Musik entgegen, die herüberwehte vom Park, und er begegnete Menschen, älteren, jüngeren, Er erkannte es nicht genau. Vielleicht sind die jetzt auch so frei und furchtlos, wie ich mich fühle, dachte er. Vielleicht sind sie es wahrhaftig in diesem Augenblick. Da haben wir es, dachte er. Schon wieder nehme ich mir das Recht, ihnen das Gegenteil zu unterstellen. Im Park war Licht. Er ging darauf zu. Stimmen lärmten, jemand schimpfte. Er sah einen Ausschank, ein Windlicht flackerte. Rubinrot leuchtete in Glasfiolen Limonadengetränk an der Theke. Ganz Russland schien diese Limonade zu trinken, die es an allen Straßenecken gab, an Ständen, hinter denen gemütliche Matronen hockten, oder in Automaten, in die man Gläser schob, ein 15-Kopeten-Stück einwarf. Schon sprudelte es in allen Geschmacksrichtungen. Aber hier gab es auch Alkohol, Wodka, Bier. Jemand wollte noch trinken. Der Ausschank war schon geschlossen. Man stritt sich, schalt aufeinander, randalierte, wollte sich prügeln. Schritte nahten. Schritte, die ihm vertraut vorkamen. Unsinn, dachte er. Aber schon traten in den Blendkreis der Lampen zwei Gestalten, die ihm durchaus vertraut waren. Richard und Dr. Weber. Man kann sich nicht entfliehen, dachte er. Aber er lächelte. Sie lächelten auch. Wir konnten nicht schlafen, sagten sie. Und außerdem... Außerdem oder gerade deshalb ist mir wieder einer von diesen Zetteln in die Hand gefallen. Ja, von Ihrer Sekretärin? Aus dem alten Lexikon? Ja, weiß der Himmel, wo sie es her hat, aber hier in Nowgorod am Ilmsee, Moment mal, ist 862 ein gewisser... Rjurik aufgetaucht, Fürst der Russ. Der hat Russland sozusagen gegründet. Ja, und es gibt eine Kathedrale hier, viele Kathedralen in einem Kreml. Ja, wer weiß, ob wir das morgen früh bemerken. Mein Geist ist so früh immer weggetreten, aber jetzt scheint der Mond. Und ich dachte mir, den Kreml muss man eigentlich sehen. Der kann ja gar nicht so klein sein, dieser Kreml mit diesem Nowgorod, das sozusagen die Wiege Russlands ist. Sie machten sich auf, fanden einen Pfad, der auf Grashalten führte. Baugerüste waren im Weg, sie kletterten darüber und plötzlich verschwand der Mond. Eine hohe Mauer verstellte ihn. Nun blinkte unten der Fluss, blinkte wie ausgeschüttete Silbermünzen. Der Wolchow, durchfuhr es Ernst. Das ist der Wolchow. Und es gab ihm einen Stich durch die Brust. Sumpfnächte, Pfahlbauten, Knüppeldämme, Tote an Lichtungen, die von Stalinorgeln in die Wildnis geschlagen waren, die Sinjavino-Höhen, wo jeder Zentimeter russischer Erde umgepflügt war von Granaten. Wolchow, grüne Hölle. Alles das war viel östlicher und nördlicher gewesen, aber der Wolchow, derselbe Wolchow war's. Grausamster Fluss des Krieges. Und er schleppte die Bilder mit zum Ilmensee hinunter, hatte sie hier an Nowgorods alten Ufern abgeworfen, Ernst vor die Füße. Da wurde die Mauer höher, sprang vor, deckte Himmel und Fluss ab. Sie standen vor Juriks Gründung und war auch Nowgorods Kreml erst später entstanden. Russlands Wiege war hier. Hier. Durch niedrige Tore traten sie. Die weißen Kalkwände von Kathedralen leuchteten aus der Nacht, ein Glockenturm zinnenbewehrt, zu ebener Erde die Glocken. Womöglich jene, dachte Ernst, die die Russen im Ilmensee versenkt hatten. So ging damals ein Gerücht. Und sie hatten sie heraufgeholt und durch das Erz ihrer Münder verkünden lassen, dass das Land frei war. Plötzlich, wie sie sich gefunden, waren die drei wieder auseinander. Ernst rief in die Höfe hinein, rief durch die Tore. Die Begleiter waren wie vom Erdboden verschluckt. Er ging zurück, die Füße wie Blei. Eine Straße führte vom Kreml direkt auf den Platz, von dem er ausgegangen war. Ernst hatte den Platz noch nicht erreicht, als von einem Seitenweg eine Gestalt auf ihn zusprang, ihm den Weg versperrte. Sind Sie vorhin im Park gewesen? Im Park? Ja, gewiss. Und darf ich mich erkundigen, was Sie dort gemacht haben? Wer sind Sie? Ist das ein Verhör? Oh nein, eine ganz private Frage, verzeihen Sie. Sie sprechen fließend Deutsch, sind Sie Deutscher? Ich bin Russe. Und was wünschen Sie von mir? Nichts. Nichts Besonderes. Aber gehen wir ein Stück. Wo sind Ihre Begleiter? Ich weiß nicht. Woher wissen Sie, dass ich Begleiter habe? Und was soll das überhaupt? Sehen Sie, Sie waren im Park. Zu einer unglücklichen Minute. Da waren doch Betrunkene. Betrunkene? Ja, vielleicht, ja, kann sein. Sie haben sie gesehen und darüber gesprochen. Ich stand in ihrer Nähe. Was soll das? Meinen Sie, ich kann Sie dafür loben, dass Sie unsere Gespräche überwachen? Oh, ich hörte zufällig, wie Sie sagten... Was habe ich gesagt? Sie denken schlecht über Russland. Sie haben diese Betrunkenen angeglotzt, immerzu. Das Auge sieht weit, der Verstand noch weiter, wie man bei uns in Russland sagt. Wir Russen sind alle Säufer, nicht wahr? Das haben Sie doch gedacht. Eine Nation von Säufern haben Sie gedacht. Also deshalb sind Sie mir nachgegangen. Da müssen Sie doch bemerkt haben, dass ich mit meinen Begleitern etwas ganz Bestimmtes gesucht habe. Nicht Betrunkene. Die gibt es auch bei uns zu Hause. Vielmehr den Kreml von Nowgorod. Die Wiege Russlands, wie man sagt. Den haben Sie gesucht, so? Vielleicht die goldenen Kuppeln, aus denen Ihre Soldaten sich Aschbecher gemacht haben. Feine Andenken und Becher geschmiedet, aus denen Sie Krimsekt getrunken haben. Dann haben Sie auch gesehen, dass die Kuppeln wieder auf den Turmdächern stecken. Entspricht gar nicht Ihren Erwartungen, ich weiß, weil der Bolschewismus kirchenfeindlich ist. Und die Glocken, auch die sind wieder da, haben Sie gesehen. Das Denkmal da drüben, das Ihr Ortskommandant zerlegen ließ, um es seiner Heimatgemeinde zu schenken. Haben Sie nicht bedauert, dass es uns gelungen ist, ihn in letzter Sekunde daran zu hindern? Ernst dachte weit zurück. Was sollte er darauf erwidern? Der junge Mann musste damals ein Knabe gewesen sein, vielleicht 5, 6, 7 Jahre alt. Er hatte den Krieg mit der Duldung des Kindes erlebt und seine Jugend... Als der Feind aus dem Lande getrieben war, musste erfüllt gewesen sein von Legenden der Barbarei, die den deutschen Soldaten als brandschatzenden Marodeur verewigt hatten. Diese Schreckgestalt war durch die Jahre, in denen ein Kind zum wissenshungrigen Schüler, der Schüler zum reifen Mann heranwächst, nicht etwa zusammengeschrumpft. Im Gegenteil. Zu unförmiger Größe aufgebläht, jedes offene Gespräch, jede Annäherung vereitelnd, ein lächerlich dummes, doch absurd gegenwärtiges Phantom stand hier. Hier am Kreml von Nowgorod zwischen den beiden Menschen. Was sollte Ernst tun? Schweigend den Schauplatz einer ersehnten, notwendigen, vielleicht immer noch möglichen Begegnung verlassen? Das Unsinnige solcher verallgemeinernden Behauptungen anprangern? Oder mit gleicher Münze zurückzahlen? Sind Sie, mein Lieber, mit der Roten Armee in Berlin einmarschiert? Wissen Sie, was dort geschehen ist? Ach, dachte Ernst, tilgte das auch nur ein Gran von Schuld. Das Gesicht des jungen Mannes, gespannt, in vorsichtiger Neugier, Ernst beobachtend, verriet nicht, worauf es ihm ankam und was er beabsichtigte. Wollte er Ernst demütigen oder provozieren? Dann provoziert er, weil auch er die Begegnung sucht, dachte Ernst. Wenn ihm nun ebenso sehr an einer Klärung gelegen wäre wie mir, und er tastet mich ab, wer bist du? Kann ich es wagen, mich dir offen zu stellen? Ich werde ihn fragen. Einfach etwas fragen. Wer sind Sie? Tut nichts zur Sache. Dann erlauben Sie mir, dass ich sage, wer ich bin. Und Ernst nannte seinen Namen. Der andere nickte. Ernst nannte seinen Beruf. Der andere horchte auf. Sie schreiben? Ja. Ich vermutete es. Warum? Kein gewöhnlicher Tourist, dachte ich. Oder vielmehr sah ich. Sie haben gute Augen. Das ist wahr. Aber Sie können nicht alles sehen. Zum Beispiel, dass ich schon einmal in Ihrem Lande war. Als Soldat. Hier. Weiter oben am Wolchow. Und vor Leningrad. In Narva war ich unterm Peipussee. Sag ihm alles, dachte er. Sag's ihm. Und er sagte... Ich war dabei, als Smolensk genommen wurde. Ich habe den Vorstoß zum Süden mitgemacht. Krim, Novorossiysk, Kuban. Ich marschierte am 22. Juni 1941 in ihr Land ein und verließ es am 8. Mai 1945. Er hielt inne, wartete ab, beobachtete den anderen. Aber der nahm die Erklärung merkwürdig sachlich auf. Fast so sachlich, wie sie gegeben war. Dann sagte er, und ernst schien es, seine Stimme hätte einen wärmeren Klang bekommen. Ich glaube, wir können miteinander reden. Bitte, Herr, tut nichts zur Sache. Da lächelte der junge Russe zum ersten Mal. Der Name, den Sie mir geben, gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Aber kann ich dafür? Ich bin 27 Jahre alt. Lehrer in einer Stadt südlich von Moskau. Auf der Durchreise zu meinen Eltern. Habe, obwohl ich die Deutschen hasse, Deutsch studiert und unterrichte in diesem Fach. Beschäftige mich nebenbei mit vorgeschichtlichen Studien. Bin außerdem Leutnant der Reserve in der Armee. Er macht eine kunstvolle Pause, streckt ernst die Hand hin. Ehrenwort, dass Sie meinen Namen nicht nennen, sagt er und lacht dabei. Er hat ein helles Lachen, wie das Meckern einer Ziege. Ehrenwort. Ernst legt seine Hand in die des Russen. Und Sie vergessen es nicht? Ernst zieht die Hand zurück, lässt sie fallen. Oh, ich meine es nicht heute, nicht morgen. Aber was ist, wenn Sie die Sowjetunion verlassen haben? Was ist dann? Ein guter Dieb weiß alles auszunutzen. Wir Russen lieben Sprichwörter. Für ein Sprichwort kann man nicht belangt werden. Sehr lustig. Dann können wir ja schlafen gehen. Schlafen? Warum schlafen? Fragen Sie. Fragen Sie alles, was Sie wissen wollen. Ich werde antworten. Sie hatten eine Bank erreicht, die am Rande des Platzes stand, an dem das Hotel war, und vor ihnen schimmerten wieder die Blumenrabatten. Sie setzten sich. Bitte? Fragen Sie? Und Ernst dachte, was fragt man einen, der vorgibt, ein überzeugter Bürger seines Landes zu sein, der meint, nichts hindere ihn, seine freie, unkontrollierte Meinung über alles zu äußern, was dieses Land betrifft, und der zugleich Angst hat, mit seinem Namen dafür einzustehen. Sein Gegenüber spürte auch sehr bald die Kluft, die zwischen seinen Beteuerungen und seinem Verhalten lag. Und mitten im zögernd sich entfaltenden Gespräch ergriff er die Klade, die Ernst, um sich Notizen zu machen, aufgeschlagen neben sich auf die Bank gelegt hatte, zog einen Bleistift aus der Tasche und schrieb in starren Zügen, mit Andacht und Aufmerksamkeit, wie ein Kind das Buchstaben malt, etwas hinein, dann klappte er das Buch zu, reichte es Ernst zurück. Mein Name. Fragen Sie, was Sie wollen. Gut. Haben Sie Pasternak Schivago gelesen? Pasternak? Verstehe. Er ist gestorben. Sie sagen, Friede seiner Asche. Aber ich verfluche ihn. Soll ich was sagen? Bitte? Faules Wort. Aus faulendem Herzen. Ja, das sage ich. Und feindselig starrt er in den Hof des Mondes, der sich eben zu bilden beginnt, als sähe er dort sowjetische Sputniks kreisen. Ernst glaubte zu träumen. Da saß ein junger Mann neben ihm auf einer Bank in Nowgorod, starrte in den Mond und deklamierte, als spräche er eine Ode von Klopstock. Aber so wie Sie dort Ihre Bahn ziehen, so unerschütterlich, so ruhig, so glaube ich an die Sowjetmacht, so vertraue ich Ihren Führern, so sicher und fest baue ich auf die Richtigkeit Ihrer Entscheidungen, die einzigen Entscheidungen in der Welt, die das Volk selbst trifft. Ernst sah den jungen Mann an. Saß er wirklich neben ihm? Plötzlich fühlte er sich um jene Spanne Zeit zurückversetzt, die zwischen ihm und seiner Kindheit lag. Es war vor dem Zweiten Weltkrieg, 1933, 34. Er hatte eine Jungvolkuniform an, über dem schwarzen Halstuch leuchtete sein frisches Jungengesicht und er saß auf einer Bank wie dieser, hatte sein Käppi mit den rot-weißen Biesen abgenommen und unter den Schulterriemen gesteckt und drehte ein Bild, eine Fotografie in den Händen. Wie froh bin ich, dachte er, in dieser und keiner anderen Zeit zu leben. Er dachte es wahrhaftig und es war keine Einbildung. Der Gauleiter war in die kleine Stadt gekommen, in der Ernst zur Schule ging, man hatte ihn und sein Gefolge mit Sprechchören empfangen und Ernst war der Vorsprecher. Und handeln sollst du so, als hinge von dir und deinem Tun allein das Schicksal ab der deutschen Dinge. Ernst rief es wie ein Gebet, wie einen Eid in die Phalanx aus Gold und Braun. Und die Verantwortung wär dein. Mächtig brauste das Echo des Chors in seinen Ohren, eine Woge aus Entschlossenheit und Glauben. Und die Verantwortung wär dein. Dann war der Gauleiter an ihn herangetreten, hatte ihm die Hand auf die Schulter gelegt und der Adjutant überreichte Ernst ein Bild des Gauleiters mit Unterschrift. Und Ernst sah sich auf der Bank sitzen, damals das Bild zwischen seinen Händen. Sie mögen nur kommen, dachte er. Sie, die es nicht begreifen, die außerhalb unserer Grenzen das Wunder nicht begreifen, das in Deutschland geschehen ist. Käme doch nur so ein Franzose, ein Engländer oder so ein Yankee einmal her, setzte er sich hier auf diese Bank. Ich würde es ihm klar machen. Würde ihm beweisen, dass die Welt, aus der heraus er uns sieht, eine Welt der alten Maßstäbe ist und dass für uns eine neue Sonne aufgegangen ist, die alles Faule, Überkommene, Kranke weggesenkt hat. Eine Sonne, unter der wir eine bessere Welt bauen. Wir. Ich. Ja, ich vertraue dem Führer, dachte er. So sicher und fest baue ich auf die Richtigkeit seiner Entscheidungen, die einzigen Entscheidungen, die das Volk selbst trifft. Es waren fast die gleichen Worte wie die eben gesprochenen. Nun, fragen Sie doch. Fragen Sie. Gut. Nehmen wir Khrushchev. Wir im Westen, wir hatten Respekt vor ihm, weil er menschliche Züge zeigte, Züge der Duldsamkeit. Wir lieben Khrushchev. Ja, aber in Paris hat er sich wie ein Rasender gebärdet. Es hat ihm viel Ansehen gekostet. Er hat wie Hitler getobt, wie in dessen besten Zeiten. Woher wissen Sie? Aus Ihren Zeitungen. Ihre Zeitungen lügen. Und Sie wiederholen diese Lügen. Ah, das ist nichts. Man darf nur behaupten, was man selbst gesehen, selbst erfahren hat, was man selbst hat nachprüfen können. Ich konnte es nachprüfen. Das Fernsehen hat die Konferenz übertragen. So habe ich alles mit angesehen. Zwar über die Augen einer Kamera. Westliche Kamera. Doch gleich darauf sagte er. Na, akzeptiert. Auch das Auge einer Kamera kann lügen. Man zeigt Ausschnitte, lässt Passagen weg, aber akzeptiert, akzeptiert. Noch einmal zu Pasternak. Warum beschimpfen Sie ihn? Haben Sie sein Buch denn gelesen? Ich denke, der Chivago ist in Russland nicht erschienen. Nein, nicht erschienen. Sie haben ihn trotzdem gelesen? Nein, nicht gelesen. Sagten Sie nicht, nur was man selbst gesehen, selbst erfahren hat, was man selbst nachprüfen konnte? Das rührt an die Grundbegriffe. Wieso? Sie sind Individualist. Ich hasse nichts so sehr, wie wenn andere für mich mitdenken und mich dann zwingen, ihren Standpunkt zu teilen. Sie denken allein für sich? Da jeder Mensch denken kann, soll es jeder für sich allein tun. Und wie ist es mit der Verantwortung? So ähnlich, nicht wahr? Nur für sich selbst. Für nichts sonst ist er verantwortlich. Für mich, für die Familie, für die Kinder. bis sie so weit sind, dass sie selbst für sich die Verantwortung übernehmen können. Individualist. Er nimmt das Wort zwischen seine Zähne, reibt es hin und her, dann spuckt er es aus wie einen abgeglaubten Kern. Scheiß Individualist. Sie beleidigen mich nicht. Ich verachte diesen Menschentyp. Nicht Sie persönlich, allgemein. Was ist das für ein Standpunkt? Nur für sich selbst verantwortlich sein? Lohnt das das Leben? Sie sind doch ein Christ. Sind Sie einer? Nur für sich selbst? Wir sind verantwortlich für uns gewiss, aber im selben Maße für die neben uns. Schließlich aber hat er die Frage des Deutschen nicht vergessen. Und sehen Sie, deswegen erscheint Pasternaks schlechtes Buch nicht bei uns. Ich verstehe nicht, wie ein schlechtes Buch einer guten Idee schaden kann. Darum geht es nicht. Ich, viele, die meisten sind überzeugt von dieser Idee. Ein gewisser Teil, eine ganze Anzahl, sagen wir Leute, die gestern noch Analphabeten waren, Zurückgebliebene, Menschen, die die Umwandlung noch nicht begriffen haben. In Aserbaidschan ein Volksstamm, der an Stalin oder Lenin zwar wie an Gott glauben mag, den Gott seiner Religion in einem Tempel, einer Moschee. Diese Leute also, die anfällig sind wie Halme im Wind, für die wäre so ein Buch Gift. Und deshalb erscheint es nicht? Es würde sie unsicher machen. Sie sind noch nicht gefestigt wie wir, wie ich. Jeder Russe trägt für sie Verantwortung mit. Und die Partei, sie trägt sie für sie alle. Aha. So ist das. Ja. Aber Sie, Sie könnten das Buch doch lesen. Diesen Dreck. Faules Wort aus faulem Herzen. Aber wer hat Ihnen denn gesagt, dass es faul ist? Wer? Ja. Jemand, der es gelesen hat, muss es Ihnen doch gesagt haben. Die in Moskau haben es gesagt. Und Sie plappern es nach? Kein Nachplappern. Aber waren wir uns denn nicht einig? Nur was man selbst hat nachprüfen können. Sie armer Mann, Sie armer Mann. Wer sagt Ihnen, dass es richtig war, was man Ihnen über Chivago erzählt hat? Es sind Menschen, die es Ihnen erzählt haben. Und Menschen irren. Menschen? Die Partei? Die Partei ist es. Menschen. Was zählt Stalin? Ein Mensch, er irrt. Was zählt Chruschtschow? Er irrt, auch nur ein Mensch. Aber nie werden Sie begreifen, was die Partei ist. Die Partei... Aber nur, was man selbst nachprüft. Nein! Nein! 50 Mal habe ich nachgeprüft, dass Sie recht hatten. Sie, die die Partei sind. 50 Mal mit meinen Augen, mit meinen Ohren, mit meiner Nase. 50 Mal mit meinen eigenen Sinnen habe ich es gesehen und nachgeprüft. Stimmt. So ist es. So ist es richtig. Und das 51. Mal? Ja, was? Was nun? Was dann? Ja, was das 51. Mal? Da glauben Sie ihnen, nicht wahr? Da glauben Sie der Partei. Glauben Sie denen in Moskau. Er sprang erregt auf, die Hände zu Fäusten geballt und sie sich wie ein Trommler gegen die Brust schlagend. Ja, ja, ja, ja, da glaube ich. Da glaube ich, ja. Da glaube ich der Partei. Glaube denen in Moskau. Glaube, glaube, glaube. Er hatte es. Es hatte aus ihm herausgeschrien. Plötzlich hielt er inne. Das Ketzerische seines Bekenntnisses musste ihm jäh zum Bewusstsein gekommen sein. Es traf ihn wie der Anruf, der den Schlafwandler auf dem Dachfirst trifft. Aber er hatte eine erstaunliche Gewalt über sich. Sein Verstand trieb ihn, ohne dass er fehltrat, zurück, dorthin, von wo es ihn hinausgerissen hatte, in die Unwägbarkeit einer Welt des Gefühls. Er verschränkte die Arme und band gleichsam die Trommelstöcke seiner Hände in seinen Achselhöhlen fest. Dann sagte er, »Das hat natürlich nichts mit irgendeinem Glauben zu tun, wie Sie ihn verstehen. Ihr Glaube ist irrational. Der meine ist bewiesen. Sehen Sie, ich weiß, wenn ich wieder hierher komme, in diese Stadt, dann ist dieser Platz mit Gebäuden, die ihre Kanonen in Schutt und Asche gelegt haben, schöner und prächtiger denn je zuvor. Ich weiß, in einigen Monaten schon ist es so. Es gibt keinen Zweifel daran, nicht den geringsten. Es ist festgelegt. Ich habe in Moskau die Pläne gesehen. In Moskau liegen alle diese Pläne aus. Jeder Bürger kann sie einsehen. Und wenn er in die Pläne sieht, sieht er in die Zukunft. Und die Zukunft, mein Herr, die Zukunft, so wie wir sie vor uns haben und sehen, ist Gegenwart, ist ein Teil unserer Gegenwart, in der wir leben. Zukunft ist nicht Futur, sie ist Präsenz bei uns. Sie werden es erleben, überall. Lachen Sie über Unvollkommenes, das Ihnen begegnen wird. Ich gebe zu, viel Unvollkommenes. Wir sehen es nicht. Es ist uns so unbedeutend wie ein Stäubchen auf einem neuen Hut, den einer trägt, der noch nie einen Hut besaß. Was soll er ihn abnehmen und das Stäubchen entfernen? Keine Zeit? Es gibt Wichtigeres. Das Wichtige aber liegt vor uns, ist Zukunft. Und wenn Sie wiederkommen, werden Sie nicht mehr lachen. Die Augen werden Ihnen übergehen, mein Herr. Dennoch war er nicht so sicher, wie er vorgab zu sein. Denn als er sich von Ernst verabschiedete, er hatte ihn bis vor die Glastür des Hotels begleitet, hinter der der hünenhafte alte Portier auf einem zerfransten Lehnstuhl saß, aber er war nicht allein. Im Hintergrund war ein Milizionär zu sehen, im Gespräch mit dem Geschäftsführer des Hotels und noch einem anderen Mann, der Ernst unbekannt war. Als er sich verabschieden wollte, hielt unser junger Protagonist es für geraten, Ernst in keinem Zweifel darüber zu lassen, dass er soeben mit einem buchstabengetreuen die Exerzitien des dialektischen Materialismus peinlich genau befolgenden unerschütterlichen Marxisten gesprochen hatte. In jenem Parteichinesisch, das den Sprecher jedes eigenen Gedankens enthebt, trug er gegen Ernst, der mit dem Rücken zur Glastür stand, nein, eigentlich nicht gegen Ernst, sondern durch die Glastür auf jene Gruppe zielend, die dort versammelt war, eine Anzahl klassischer Phrasen vor, die ihn unanfechtbar machen würden. Unanfechtbar auch dann, wenn Ernst das Ehrenwort brechend von seinem Namen in der Klade Gebrauch machen würde, man konnte nie wissen, warum und wieso, und ihn ausspielen sollte gegen seinen Träger und somit gegen die große Sowjetunion und Lenins unsterbliche Sache. Die hinter der Glastür würden sein Manifest hören. Die hinter der Glastür würden bezeugen können, dass der andere log. Und schließlich, obwohl er dem Deutschen gegenüber kein Wort hatte fallen lassen, das in der Sicht seines Landes verdammungswürdig zu nennen gewesen wäre, schließlich stand er vor sich selbst gereinigt und befreit von allen Gewissensbissen und Kompromissen da, seine parteichinesische Schlussapotheose wie einen Text genießend, den durch ihn ein unpersönliches Wesen sprach. In dem kleinen Dorf am Waldeigebirge. Waldeigebirge. Eine sanfte Hügelkette, aber die Ebene erhebt in Russland Hügel zum Gebirge. In dem kleinen Dorf, an das ein fast lieblicher See stieß mit Inseln darin, an Fraueninsel und Herrenwirt in Chiemsee erinnernd, in dem kleinen Dorf stand eine Eisbude und ein Quasswagen. Die Eisbude wie alle Eisbuden auf der Welt, der Quasswagen eine Art Heizungsboiler auf Gummirädern, gelb angestrichen. Quass ist ein säuerliches Gebräu aus gegorenem Brot und Rosinen, ein wohlschmeckendes, bei Durst köstliches Getränk. Vor der Eisbude wartete eine Menschenschlange, vor dem Quasswagen auch. Richard und Weber stellten sich dort, Ernst hier an. Die Schlangen wuchsen. Das ganze Dorf war auf den Beinen. Es war Sonntagmorgen, die paar Geschäfte, die es gab, waren geöffnet. In einem, am Schnittpunkt der Dorfstraßen und ihrer Ausbuchtung zum See gelegenen, hölzernen, käfigartigen Pavillon, lindgrün gestrichen, die Farbe verblichen, tratschten Frauen, ihre Köpfe, die auf und ab gingen, wie die Köpfe pickender Hühner mit Tüchern bedeckt. Über Baumwurzeln hingeschlagen, halb im Schatten einer Linde, doch das Gesicht wie eine Sandform in den roten Lös der Straße gedrückt, dass nur die Ohren wie Henkel herausstanden, lag ein Betrunkener. Niemand beachtete ihn. Der Fahrer eines Sim, der die Straße herunterfederte, schwarz funkelnd, blitzend, wich ihm geschickt aus, fuhr an den Landungssteg heran, Türen klappten. Ein dicker, gut angezogener Mann in blauem Anzug mit braunen Schuhen und Hut stieg aus. Eine städtisch gekleidete Frau aus dem Fond, hinterher zwei Kinder. Sie gingen an den Landungssteg, besahen sich das Wasser. Die Kinder schnupperten wie Rehe, die verhoffen. Der Mann lief hin und her, stieß mit dem Fuß an ein Boot. Jetzt sah er zum Dorf herauf, bemerkte den fremden grauen Wagen mit der fremden Nummer und dem D, rief den Chauffeur, sprach mit ihm. Die Frau guckte nun auch hin. Richard, Weber und Ernst waren von der Rollbahn, behalten wir den Ausdruck bei, als sie den See hatten blinken sehen, zum Dorf hinunter abgebogen, berechtigt, unberechtigt, niemand wusste es. Keiner hat es ihnen gesagt, was sie durften, was sie nicht durften. Nur an den neugierigen, ja erstaunten Blicken, die man ihnen nachschickte und die sie im Rückspiegel auffingen, merkten sie, dass Fremde hier unüblich waren. Vielleicht hatte seit dem Kriege nie wieder ein deutscher Wagen dieses Dorf und die holprige Straße zum See hinunter passiert, aber da er sie nun passiert hatte, war das Ereignis auch schon untergegangen im Glas der Sonne, die über dem Dorf brütete, in der Vorwärtsbewegung der Schlangen im Warten auf Eis und Quass und gehörte alsbald zum Sonntag wie der Betrunkene, wie das Schnattern der Frauen, wie diese lähmende und zugleich befriedigende Sonntagsmorgen-Nichtsnutzigkeit, da die Arbeit ruhte, da das Kolchosgebäude, der einzige Steinbau weit und breit, rot, tot und reglos wie ein Transformatorenhaus hinter den Holzhütten lag, um die herum winzige Gärtchen Chlorophyll produzierten. Gemüsestauden, Rhabarber, etwas Beerenobst, Bohnen. Kurz bevor Richard und Weber ihre Kopeken abgezählt in der Hand, sich bis auf zwei junge Russen, die noch vor ihnen waren, an den Stand herangeschoben hatten, klappte das Fenster herunter. Es gab kein Eis mehr, die Zuteilung war ausverkauft. Ohne Murren, gleichgültig, zerflatterte hinter ihnen die Schlange. Nächsten Sonntag musste man sich früher anstellen. Ernst indessen hatte mehr Glück. Er trank bereits sein Glas Quass. Er trank gierig, es war heiß. Richard trat heran, Dr. Weber. Die Leute wiesen auf Ernst, wichen zurück. Die beiden sollten nicht warten, sollten sich dem Trinkenden anschließen und nicht hinten an die Schlange treten. Freundliches Nicken der Köpfe. Und Weber schoss ein Bild. Ernst, Quass trinkend, hinter ihm eine feiste alte Bäuerin, voller Stolz mit auf das Bild zu kommen, hier voller Stolz und nicht gekränkt. Und die Leute lachten und freuten sich, und Ernst lobte das Getränk und reichte das neu eingeschenkte Glas seinen Gefährten. Irgendetwas wie Glück war in ihm, hier in dieser Schlange zu stehen und Quass zu trinken, umgeben von der naiven Freude der Dorfleute. In diesem Augenblick schaukelte der Sim vom Seeufer zurück ins Dorf. Abermals wich er dem Betrunkenen aus, und Ernst sah, wie der dicke Mann neben dem Fahrer das Volk mit scharfem Blick durchkämmte. Suchte er die Insassen des grauen Wagens? Ernst wollte sich unwillkürlich ducken, wünschte, sich hinter der alten Bäuerin zu verstecken. Warum der Wunsch, sich zu verstecken, sich geborgen zu wissen? Warum das Gefühl, es könnte verboten sein, hier zu stehen, Quass zu trinken und mit den Bauern den Sonntag zu verbringen? Der Sim entschwand, ein kleines Staubwölkchen senkte sich auf die Straße herab. Man war wieder allein, war unter sich und fühlte sich plötzlich beklommen. Irgendetwas drückte in der Kehle. Und es war wieder so wie vor der Grenze. Ein banges Gefühl, das man nicht loswerden konnte. Der junge Mann im Mondschein am Kreml von Nowgorod, war er ihnen aus eigenem Antrieb gefolgt, aus privatem Interesse? Unsinn, man hatte ihn ausgesandt. Beobachte sie! Der Funktionär im Sim, natürlich war er nicht zufällig zum Seeufer abgebogen. Natürlich hatte er Befehl, nach ihrem Verbleiben zu fahnden. Und die Polizisten, die mit ihren Beiwagenkrädern an jeder größeren Wegabzweigung standen. standen sie etwa zufällig dort, scheinbar schläfrig in den Tag blinzelnd? Irrtum. Im Nachblicken, wenn sie glaubten, nicht mehr gesehen zu werden, lösten sie sich aus ihrer Erstarrung, sprangen wie Eidechsen in Bewegung um. Block heraus, Bleistift, Autonummer notieren und ab auf ihrer Maschine zum nächsten Telefon. Oh, ärgerte sich Ernst, was sind wir doch für Idioten, wenn wir immer noch meinen, wir bewegten uns frei durch dieses Land. Es war so eindeutig, so klar lag es auf der Hand. Und so niederdrückend zugleich war es wie der Himmel, der wolkenlos und doch lastend auf der weiten, unbegreiflichen, sonntäglichen Ebene lag. Aus dem Tagebuch von Ernst. Sengende, gaumendörrende Hitze, obwohl die Wiesen regengebadet von frischem Grün strotzen, einem Grün, das Hunger macht. Als die Straße an einer größeren Stadt vorbeiführt, steht ausnahmsweise kein Milizionär an der Abzweigung. Blaue und goldene Zwiebeltürme schweben auf und ich folge ihnen. Rein in die Stadt, sind Sie verrückt? Durchaus nicht. Ich habe Hunger. Sie vermutlich auch. Recht so, Friedensfreund. Hunger macht Mut. Ich bin dabei. Und Richard ist überstimmt. Also hinein. Volksgewoge. Dazwischen Lastwagen. Lastwagen des immer gleichen Typs und von jener einfachen, unverwüstlichen Bauart, wie sie der Roten Armee im Krieg gedient haben. Aus drei kaputten konnte man stets einen neuen machen. Diese Lastwagen, als kämen sie von der Front, rollen vom Land jetzt mit Menschen herein. Keine Bänke, nicht einmal Bretter zum Sitzen darauf. Die Menschen stehen auf der Plattform zusammengepfercht, nichtsdestoweniger fröhlich, die Frauen in dünnen Musselinkleidern, die Männer mit Strohhüten, weißen Hemden. Im Nu sind die Wagen geleert, suchen den Schatten eines Zaunes, eines Baumes auf, während das Volk sich verstreut. Die meisten lagern sich ins Freie, irgendwo in die Grünanlagen oder um die Holzbuden herum, die Limonade feilbieten, Fische, Obst. Im Volkspark postiert ein Familienvater seinen kleinen Sohn vor einem lebensecht nachgebildeten Steinlöwen. Die Frühstückstasche bleibt neben dem Löwen stehen, man fotografiert. Der Mann sieht die Tasche, springt vor, nimmt sie weg, knipst noch einmal. Ein Bild vom Sonntag für den Alltag. Vielleicht ließe er im Alltag die Frühstückstasche stehen. Wir pilgern die Stadt hinauf und hinab. Die Stadt ist eine einzige Straße, an der unansehnliche, graue Läden liegen. Es ist schwer, ein Lebensmittelgeschäft, noch schwerer, ein Restaurant zu finden. Endlich stoßen wir auf beides. Kaufen Käse, süße Kondensmilch in Dosen, Brot, Butter. Es ist teuer. Im Nu sind wir 25 Rubel los. Das Restaurant, das Beste am Platze, wie uns jemand auf Deutsch erklärt, hat geschlossene Fenster. Luft, die man schneiden kann, schlägt uns entgegen. Aber wir haben keine Wahl. Und ein wenig später, ein freier Tisch ist gefunden, will sie mir schon nicht mehr schlecht erscheinen. Nur eigentümlich. Ja, jenen eigentümlichen, strengen Geruch entdeckte ich wieder, der, wie der Duft eines Knochens die pawlowschen Hunde zu bestimmten Reflexen bringt, mich untrüglich Russland sagen ließe, an welchem Ort der Welt bei verbundenen Augen ich mich immer befände. Ein Geruch von morschem, vermodertem Holz, in schweißigen Taschen hart gewordener Machorka, von alten Truhen, von stehender Zeit in einem Heimatmuseum, durch das seit Jahren kein frischer Hauch gestrichen ist, etwas Weihrauch ist beigemengt, eine Spur von Naphthalin hängt darin, von Läusepulver auch. Ein durchdringender, ätzender Geruch, aber wärmeverbreitend, wie die Gemütlichkeit heißer Ziegel am Fußende eines Bettes bei sibirischer Kälte. Aber draußen ist Hochsommer. Und ich halte von Neuem den Atem an, dann stoße ich ihn, was bleibt mir übrig, in den von schmatzender Esslust erfüllten Raum und siehe da, auf einmal ist sie weg, die dicke Luft. Auch aller Ekel ist weg und ich genieße, schmecke, sauge Russland in mich, nur noch Russland. Wir kriegen Limonade, Brot, das uns in Bergen auf den Tisch geschoben wird, mit einem Taschenmesser, Messer sind nicht zu haben, schmieren wir uns dick Butter auf das klamme, bröckelnde Chleber. Und es schmeckt uns, obwohl ringsum alles vor Dreck starrt, Tisch, Fußboden, Wände, Gardinen. Aber unser Auge stößt sich nicht daran, so wenig wie irgendein Gast sich daran stößt. Wir nehmen's hin, wie alle, die hier sitzen, die mit unendlicher, ergebener Geduld auf ihren Borscht oder ein Stück gedünstetes Hammelfleisch warten, in ihrem Sonntagsstaat auf ihren Stühlen sitzen, reinlich, ordentlich, gekämmt, gebürstet. Und jeder mengt den schon vorhandenen Gerüchen einen weiteren hinzu, den süßlichen Bonbon-Duft einer Seife, die auch wir in Miniaturpackungen bisher jedes Mal abends im Hotel auf der Glasplatte überm Waschbecken vorfanden. Einen Duft, der die Haut nicht verlässt und, da es offenbar nur diese eine Seife gibt, durch ganz Russland schwebt. Vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer, wo er mir 10 Tage später auf der Strandpromenade von Jalta in die Nase dringt. Vor und hinter Kalinjin, einem großen grauen Ort mit viel Industrie, lagen kleine, unansehnliche Dörfer am Weg. Dörfer, die alle gleich aussahen mit den einförmigen Reihen ihrer ausgerichteten Holzhäuschen, Blumen hinter spiegelblanken Fensterchen, den Gärtchen ums Haus herum. Aber diese Gärtchen, stille Beweise menschlichen Separatglücks, sprechen die Sprache der Auflehnung, wenn man weiß, welch einen Kampf Stalin gegen sie kämpfte, einen Kampf, der auf Leben und Tod ging für die Besitzer und den der große Stalin dennoch verlor. Chruschtschow, wie Weber erzählt, hat diesen Kampf mit List wieder aufgenommen. Nach dem Kolchos-Statut, und daher gesetzlich, steht jedem Bauern eine Kuh und ein Privatgärtchen von einem Viertel bis zu einem halben Hektar zu. Chruschtschow hat deshalb den Bauern die Agrostadt schmackhaft zu machen versucht, das Leben in Wohnsiedlungen für Landarbeiter außerhalb des Dorfes. Seine Spekulation dabei ist die menschliche Trägheit, die in solchen Agrostädten dann auch wohnungsmäßig kollektivierten Bauern werden sich hüten und einen Besitz bearbeiten, der ihnen nicht mehr wie jetzt noch vor der Tür liegt, so sagt sich der Listige. Sie werden den langen Weg scheuen und allmählich wird ihnen der Sinn dafür, dass da irgendwo am Rande ihrer ländlichen Welt noch etwas Eigenes ist, abhanden kommen. Bis sie keine Erinnerung mehr an den Bauern in sich, den Bauern alter Prägung haben, dem Scholle und Mehrung der Scholle Unterpfand der Existenz war. Stimmt dieser Plan, erscheint er einem doppelt unbegreiflich. Denn jeder Blick in diesen privaten Sonntagstag, durch den wir fahren, zeigt, wie sehr der Mensch aus dieser Welt des Eigenen, aus dem bisschen noch, das man ihm ließ, Nutz und Frommen zieht und wie ihm Kräfte daraus zuwachsen. Vor einem Häuschen ein überdimensionaler Autoschlauch, die ganze Familie darin gelagert, eine Arche des Glücks. Der Mann bläst Tabakwolken aus seiner Maiskolbenpfeife in den flimmernden Staub der Landstraße. Die Kinder wippen auf dem elastischen Untergrund, das Kleinste fliegt in die Höhe, während die Frau etwas abseits ihre Brust dem Säugling bietet, dem keine Ahnung bleiben wird, wie dieser Tag beschaffen war, an dem es das Gärtchen gab und die Kuh im Stall daneben und an dem 3 Männer vorüberfuhren in einem grauen Wagen, der in Richtung Moskau am Horizont entschwand. Ernst? Ihr Schweigen ist aufreizend. Seit einer Stunde starren Sie in die Gegend, sagen kein Wort. Ich denke nach. Auf so viel Armut, so viel Eintönigkeit war ich nicht gefasst. Hm. Vielleicht nicht auf so viel Genügsamkeiten. Nun, wie genügsam diese Menschen sind, das weiß ich aus dem Krieg. Dennoch, sie kommen mir entsetzlich betrogen vor. Sie sind auch die Betrogenen. Sie sind die wirklich Betrogenen der Revolution. Nur durch sie hat Lenin siegen können, nur dadurch, dass er die Bauern gewann. Sie waren doch die Massen, die eigentlich, nach der unerbittlichen Logik von Marx, das Industrieproletariat hätten stellen sollen, als Täter der Revolution. Ja, aber es gab kein Industrieproletariat in Russland. Russland war ein Bauernland damals. Die Industrialisierung hatte gerade begonnen. Und was sagt Marx? Nur industriell voll entwickelte, durch den Kapitalismus ausgelaugte Völker können die Revolution auslösen. Wäre Lenin also reiner Theoretiker gewesen, hätte er zu dieser Zeit in Russland auf seine Revolution verzichten müssen. Unbedingt. Aber er war ein eiskalter Praktiker und hat gehandelt, was ja auch wohl wichtiger war. Ja, wichtig oder nicht wichtig. Er übersprang eine nach Marx notwendige Phase. Und er versprach der Masse, was er dieser Masse, eben den Bauern, geben musste, wenn er sie für sich gewinnen wollte. Land, Die Neuverteilung der Erde. Davon hatten sie jahrhundertelang geträumt. Sie bekamen es aber auch. Zunächst, bis die Revolution gesichert war. Dann führte man die Agrarreform ein. Der Agrarreform folgte die Kollektivierung. Das Privatland musste an den Kolchos abgetreten werden. Mit anderen Worten, die Herren Lenin und Stalin nahmen ihnen das Land wieder weg. Bis auf die Gärtchen. Unheimlich. Absurd. Tja, was wollen Sie? Man hält sich an das Bewiesene. Was der große Lenin tat, war berechnet. Das Berechnete war richtig, das ist bewiesen. Die Geschichte hat es bewiesen. Was hat Chruschtschow erst kürzlich gesagt? Der Sozialismus bedeutet, dass jede Minute berechnet ist. Ein auf Kalkulation fußendes Leben. Und Ernst versank wieder in Schweigen. Richard hat recht, dachte er. Auch die Fehler haben sie einkalkuliert. Hält man ihnen diese Fehler vor, greift man ihre Widersprüche auf, stößt man sie auf Missstände, die unleugbar vorhanden sind. Sie sagen, einkalkuliert. Notwendige Übergangsstufen, Überbleibsel des Individualismus auf dem Weg ins Kollektiv der einen, der einzigen klassenlosen Gesellschaft. Aus dem Tagebuch von Ernst. Und wieder Wälder, Kusseln, Wiesen. Dann und wann Vieh, das vorbeitreibt. Ein Pferd mit zusammengebundenen Vorderbeinen im Straßengraben, die Wiesenkante benagend. In den größeren Dörfern im rechten Winkel abzweigende, bessere, manchmal mit Asphalt versehene Wege, die immer zu jenem großen, aus roten Ziegeln errichteten Steingebäude führen, der Kolchose oder Sovjose. Die Kolchose ist die Form genossenschaftlichen Zusammenschlusses, die Sovjose das reine Staatsgut. Die dort Arbeitenden sind nur Landarbeiter und keine Bauern mehr. Wir haben uns abgelöst, jetzt fahre ich wieder. Die Eintönigkeit der Strecke legt sich auf Augen und Gemüt. Man kommt nicht vorwärts. Die Räder schlucken das Asphaltband nicht schnell genug. Auf einmal, ohne Übergang, treten Häuser an die Straße, Kräne, Bagger, Planierraupen. Die Peripherie einer großen Stadt kündigt sich an mit Bauzäunen, hässlichen Vorstadtgärten, Müllabfuhrplätzen, Gasanstalten, Fabriken. Gleich den letzten Häusern Leningrads, die das Land wie den Saum einer Decke beschwerten, so scheinen die ersten Häuser hier. Rohe Klötze, Mietskasernen, alle Fenster mit Wäsche beflaggt. Sie scheinen den jenseitigen Saum der Decke mit dem ganzen Gewicht jener Stadt festzuhalten, die Moskau heißt. Moskau. Plötzlich höre ich eine Stimme, die die Nachrichtenansage des deutschen Radiosenders unterbricht. Eine Stimme, die wie aus Steppe und Taiga ruft, guttural, rau, kaum als Stimme eines Menschen erkennbar. Es ist, als ob ein Tier menschliche Worte formt. Alles Lügen. Glaubt den Lügen nicht. Hier spricht Moskau. 100.000 Soldaten eurer Armeen verbluten bei Demjansk, bei Woronesch, im Kessel von Charkow. Ihr seid verloren. Verloren wie sie. Ihr seid alle verloren. Hier spricht Moskau. Hier spricht die Wahrheit. Ihr seid verloren. Diese Stimme kam jeden Abend. Wir fürchteten sie wie die Kinder, die die Stimme des Menschenfressers im Märchen hören. Sie drangen Gräben, Bunker und Stabsquartiere ein. Kein Störsender konnte sie hindern, zu uns zu sprechen. Wer allein war, hielt sich die Ohren zu. Aber sie erreichte sein Herz und verbreitete Lähmung und Entsetzen. Seitdem ist Moskau ein Name, der mir Furcht macht. Aber jetzt vergesse ich diese Furcht, eingeklemmt zwischen Lastwagen, die mit ihren Menschenlasten auf der offenen Plattform heimkehren, aus einem langen Sonntag. Straßenbahnen, Omnibusse, Autos, ein Kanal. Wächter mit aufgepflanztem Seitengewehr in erdbraunen Uniformen an der ganz aus Holz gefügten Brücke, die mit Emblemen und Triumphzeichen gespickt ist. Welchem Siege zum Gedächtnis. Wir poltern hinüber, dringen ein ins immer dichter, immer engmaschiger sich hinziehende Steinwabengehäuse des Stadtkerns. Dann eine breite, prächtige Avenue, die Gorki-Straße. Ein großes Denkmal. Das ist Gorki. Monumentalarchitektur im Kraft-durch-Freude-Stil. Das Gigantische leidet unter der volksnahen Glätte gespachtelten Gipses. Am Ende der Gorki-Straße ein Platz. Gelbe Mauern leuchten auf. Der Kreml? Jugend singt. Tribünen mit rotem Tuch ausgeschlagen. Rote Fahnen. Lautsprecher dröhnen an meine Ohren. Wir halten, steigen aus. Ich schlendere über den Platz, an einer ganzen Kompanie adretter Eisverkäuferinnen vorbei, während Richard im Metropol des sagenhaften Herrn Lokschins Standquartier Gorkistraße 1 verschwindet. Die Eisverkäuferinnen haben weiße Spitzenhäubchen und langweilen sich hinter ihren zierlichen, weißgelackten, mit bunten italienischen Sonnensegeln geschmückten Wägelchen. Keine Schlangen davor, niemand davor. Überangebot. Wir sind in Moskau. Und für Sekunden schiebt sich das Dorf am Waldai-Gebirge vor mein Auge. Wenn man genug Rubel hätte, denke ich, man sollte all dieses überflüssige, leckere Eis von diesen adretten, blitzsauberen Eisverkäuferinnen mitsamt ihren weiß-sauberen Sonnensegelwägelchen aufkaufen und in das Dorf am See fahren und Eis verteilen. Eis in allen Geschmacksrichtungen. Gutes, sahniges, Moskauer Eis.